Упражнение 8, страница 152. B. Wollen Sie an der Universität studieren? Ja, ich will an der Universität studieren. Wollen Sie Chemie studieren? Wollen Sie den Sommer in Jalta verbringen? Wollen Sie diese Übung selbstständig machen?